Meine Welt ist ulala. Ich will zurück auf die Straße. Schon ist tief. Erde drauf! Den Gold! Und Straßen sind aus dem Nein! Ich hab's nicht.